Ja, da wollte ich sagen, dass in dieser forensischen Psychiatrie in Rittstadt, da ist mein Sohn so gequält, das kann sich keiner vorstellen. Erst haben ihm Medikamente vollgestoppt und hatte er Haldol, Abilify und Dominal gekriegt und noch was. Und dann haben ihm abrupt von Tag zu Tag abgesetzt. Und ich habe nur geschrieben und gebeten, dass sie ihm langsam absetzen, weil er hatte 16 Jahre Neuroleptika schon bekommen. Und die haben gesagt, dass das macht nichts, das ist nicht schlimm. Die wollten, die Medikamente haben ihm nicht geholfen und die möchten jetzt probieren, wie geht ihm ohne Medikamente. Und obwohl ich habe zum Sozialministerium geschrieben und gebeten, dass sie intervenieren und dann sagen, dass sie sollen ihm nicht diese Medikamente abrupt absetzen. Da ist da nichts passiert und nach 3 Monaten gerade habe ich dieses Schreiben von denen gefunden. Diese forensische Psychiatrie in Rittstadt hat geschrieben, dass er doch ist psychisch krank, er braucht diese Medikamente, der hat kodiert, hat geschrien, wollte sich umbringen und dann mussten ihm wieder Medikamente vollstopfen. Jetzt angeblich habe mir gesagt, diese Medikamente sind abgesetzt und ihm geht besser ohne Medikamente. Aber ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Und heute sollte ich, habe Ihnen vorher gesagt, ich sollte telefonieren mit meinem Sohn, weil ich eigentlich hatte ich Termin und sollte ich ihn besuchen. Dann habe mich gestern angerufen und habe gesagt, nein, das geht nicht, weil da ist nur ein kleines Zimmer, dieses Besuchszimmer und da sind auch andere Leute kommen zu besuchen. Also kann ich heute telefonieren. Aber ich habe telefoniert und die haben gesagt, nee, ihre Sohn möchte nicht mit ihnen sprechen. Und das geht so ständig, schon ein ganzes Jahr in dieser Rittstadt. Mhm. Und am 21. haben ihm jetzt, März, haben ihm nach einem Jahr diese Metallfessel abgemacht. Und jetzt trägt er diese Fixierungsgürtel. Und aber ist nach wie vor eingesperrt und sind in Fenster und die Tiere sind Gitter. In diesem Zimmer ist keine Duschzelle, nur ist neben Bett steht Toilette. Ich war da nicht drin, aber die Pfleger haben mir das als beschrieben, diese Zelle. Und so ganz kleine Zelle. Und da sitzt er die ganze Jahre schon und hat keine Möglichkeit rauszugehen. Und wenn einmal, dreimal haben ihm gesagt, dass er konnte draußen gehen, in Atrium, dann wollten ihm auch Fußfessel anziehen. Also mit Fußfesseln sollte er nach draußen gehen? 3-mal in diese ganze Jahr haben ihm das angeboten, dass er konnte in diese Atrium, da ist so eine Terrasse oder was, ich weiß nicht, da konnte er gehen, aber mit Handschelle und Fußschelle, aus Metallhandschelle und Metallfuß. Ich sehe gerade, 26. März 2011 heißt es hier. Heute wurde die neue Vitus-Klinik für forensische Psychiatrie Rietstadt mit einem Festakt feierlich eröffnet. Mit was? Mit einem Festakt feierlich eröffnet. Also diese Psychiatrie scheint voll neu zu sein. Ja, das ist seit dem letztes Jahr, 2011. Und nach diesem letzten Gutachten in Gießen, mein Sohn sollte zum eine Reha für Schädel-Hirn-Trauma-Patienten gehen. dann hat der Richter entschieden, dass er sollte in Gießen noch bleiben und sollen ihm Rehabilitation, soll eine erfahrene Neuropsychologe ihn behandeln, sollten ihm Medikamente abgesetzt werden und sollte er nicht mehr eingesperrt. Und wenn das war, dieser Beschluss vorbei, dann habe mein Sohn versetzt nach Rittstadt. Und das ist, das sollte Gefängnis für Schwerverbrecher sein. Und die haben da mehrere Leute mit schädlichem Trauma, wo die sind überhaupt nicht psychisch krank. Und die brauchen andere Behandlung. Da eingesperrt, die Leute. Und seitdem sitzt er mit dieser Handfessel und wenn er geht raus, deswegen wollte er nicht mehr raus und mit Gitter in die Tierse sind und in Fenster. Haben Sie mal nachgeguckt wegen der Tage, an denen er gefesselt wurde? Wegen was? Sie wollten noch in der Excel-Tabelle noch etwas korrigieren. Ja, da habe ich geguckt, aber ich habe diese Blätter nicht. Fehlen so, die Ihnen? So, wie habe ich da aufgeschrieben? Das ist ein Monat, das ist ganz, und dann diese vorher, diese zwei Monate, das sind mit Pause. Und diese vorher, wo er war, war nicht so schlimm, aber 2004 auch war sehr oft gefesselt. Und würde er sich erinnern können? Wie bitte? Würde er sich erinnern können? Auf diese Fesselung? Ja, ob er 3 Monate lang gefesselt war. Nee. Er hat Kurzzeitgedächtnis. Und diese Zeit, wo er hatte diese starken Medikamente, diese Neuroleptika und Benzodiazepine bekommen, der konnte sich an diese Zeit nicht erinnern. Mhm. An manche Sachen, welche nach langer Zeit, zum Beispiel, wenn die in Psychiatrie haben, diese jetzt in Vitos in Rittstadt haben zu ihm gesagt, ständig, er sollte der Mutter sagen, dass sie soll Klage zurückziehen wegen ärztlichen Fehler, dann sagte mir das, das behalte er im Kopf. Aber. Dann was? Das behält er im Kopf. Wenn Sie eine Klage zurückziehen, dann behält er etwas im Kopf? Nein, die haben ihm Forensik gesagt, er sollte mir sagen, dass ich sollte Klage zurückziehen, diese Klage gegen ärztliche Fehler. Ich sollte diese Klage zurückziehen, dann wurden ihm diese Fesseln abgemacht. Das ist und ja. Die haben ihm mehrere Mal das gesagt, dann er hat mir das dann gesagt, bei ihm ist dieses Gedächtnis so komisch. Haben Sie das schriftlich? Ich habe auf diese... schriftlich nicht. Aber ich habe es ist ja eine... Selber, mein Sohn hat mir gesagt, ne? In diese Film. Welchen Film? Ja, wie bitte? Sie haben einen Film? Ja. Können Sie den kopieren? Ja. Ist er auf CD oder DVD? DVD, glaube ich. Können Sie die kopieren? Ja. Schicken Sie es mir. Ja, gut, das mache ich. Denn wenn das so stimmt, dann ist das ja wieder eine neue Straftat. Das ist ja eine neue versuchte Nötigung. Die haben zu mir auch gesagt, diese letzte Zeit, wo er war in Gießen, haben zu mir eine Ärztin, Frau Weidner, hat zu mir gesagt, da diese äußere Schulter, diese Direktorin, hat gesagt, wenn ich ziehe diese Klage zurück, dann werden die ihm nicht so streng behandeln, ja? Der werden nicht so isoliert. Das heißt, in dem Moment, wo sie ihre Rechte versuchen einzuklagen, wird er deswegen schlecht behandelt. Ja, und ich wollte Ihnen noch schicken, diese Hausverbote, aus welchen Gründen werden Sie sehen? Aus welchen Gründen habe ich Hausverbote? Ja. Das schicke ich noch, ich kenne, nur habe ich hier noch in diese Papiere die letzte Briefe von Forensik, von diese in Rittstadt, zusammengestellt und gelesen, wie die liegen und wie die Diagnose, die schreiben, Beispiel, ganze Zeit haben geschrieben, Demenz mit Wahnhaftestörung. Trotzdem, dass diese vier Gutachter haben geschrieben, er hat schrecklichen Trauma. Und jetzt haben zum Vormundschaftsgericht haben geschrieben, diese Persönlichkeitsstörung nach schädlichem Trauma. Weil ich habe Ihnen gesagt, dass diese solche Krankheit gibt es nicht. Mhm. Und das hat auch dieser Professor Miller, ne? Und schicke ich Ihnen das, was ich habe zum Professor Miller geschrieben, aber hat mir keine Antwort gegeben. Können Sie das morgen Montag abschicken? Ja. Die DVD ist wichtig. Da muss ich, ich kann Ihnen auch schicken, weil ich habe jetzt zwei Ordner mit Unterlagen. Mit diesen Beschlüssen, ja, zum Fixierung. Ach so. Soll ich Ihnen diese eine Ordner schicken? Ja, ja. Das ist viel Seite, aber dann schicke ich Ihnen ganze Ordner, oder? Ja, besser. Per Einschreiben. Wie bitte? Per Einschreiben zur Sicherheit. Ja, gut. Gut, das ist Kopie, weil ich eine behalte dann für mich, weil ich habe schon so viel für so viele Organisationen und diese Ministerien, Gesundheitsministerium, Petitionsausschuss, Sozialministerium, überall habe ich die ganze Sache kopiert und geschickt und nach Straßburg und so war möglich und habe ich nichts erreicht, nichts. Mhm. Hier sehe ich gerade, seit fast einer Woche befinden sich 10 Häftlinge der Hessischen Vitus Klinik für Forensische Psychiatrie in Riedstadt im Hungerstreik. Ja, das habe ich Ihnen erzählt schon vorher. Ja. Und da habe ich mich, beziehungsweise mein Mann hat sich im Internet geäußert zu diesem Hungerstreik. Weil da war eine Seite, wo kann man was schreiben dazu. Mhm. Und dann hatte sich auch eine andere Frau geäußert. Und diese Frau hat Hausverbot. Und ich sehe gerade schon ihren... Wie bitte? Ich sehe gerade hier ihre E-Mail-Adresse und auch diesen Text da drin. Ja, und dann war auch noch eine Frau, ich weiß nicht, wie sie heißt jetzt, mit A, gucken Sie, da ist, sie hat auch richtige Adresse gegeben. Die hat auch Hausverbot bekommen. Ah. Guck an, werde ich anschreiben, ja, würde ich mir mal ansehen. Ja. Ich weiß nicht, da haben wir in Deutschland haben Leute keine Rechte, ich weiß nicht. Ich werde mir die E-Mail-Adressen hier ansehen, Martina 1967. Ja. Mit dieser Frau habe ich kurz korrespondiert, weil sie hat gesagt, sie hat gearbeitet in forensischer Psychiatrie. Aha. Und da hat sie jemanden kennengelernt. Ja. Ein Mann. Und dieser Mann, dann haben wir nach Riedstadt versetzt. Mhm. Und sie hat zu mir gesagt, sie möchte dann nicht viel mit mir dann in Verbindung sie setzen, weil ich habe da schlechten Ruf, weil ich kämpfe gegen denen und da in Forensik muss man so brav sein und alles machen, was die verlangen und dann vielleicht wäre nicht so schlimm mit diesen Insassen. Aber wie lange soll ich noch warten, bis mein Sohn stirbt? Ich habe auch... Es gibt eine Stelle, wo Sie sich noch hinwenden können. Kennen Sie den Weinberger? Wer? Weinberger. Nee, das kenne ich nicht. Werde ich Ihnen die E-Mail, die Webseite zusenden, per E-Mail. Aha, gut. Ja. Gucken Sie in 5 Minuten nach, dann haben Sie es drin. Mhm. Das ist eine Stelle für Ethik in der Psychiatrie. Auch von Psychiatern geleitet, die auch Veröffentlichungen machen. Ja, ich habe schon auch für mehrere auch solche Psychiatrie. Wo ist das? In Gelnhausen vielleicht? Oder? Das weiß ich nicht genau. Dann gibt es nur das Werner Fuß Zentrum, Psychiatrie-Erfahrene. Kennen Sie die? Ja, zu denen wahrscheinlich habe ich auch geschrieben. War das dieser Herr Seib? Oder? Schuster, Talbot. In Berlin ist das? Ja, auch. Da auch habe ich, aber die auch machen nichts. Und dann habe ich in Frankreich, da ist eine Stelle, wo kann man sich beschweren, aber die haben gesagt, die auch dann werden zum forensischen Psychiatrie fahren vielleicht und gucken, was da ist los. Und dann machen Berichte, aber die können nichts helfen, weil die haben keinen Markt. Ne? Mhm. Und diese von der BHB oder B ja. BPB oder wie heißt das? Sehe ich mir an, ich sehe mir das. Ach so, das nein, Werner Fußzentrum. Ja, die haben da auch zu dieser Stelle nach Frankreich geschrieben und die waren hier und haben geschrieben, ist da nichts Schlimmes hier passiert. Aber die Leute sind so raffiniert, diese Forensik. Wenn jemand soll Kontrolle kommen, die sind so brav und freundlich und dann für kurze paar Tage, auch damals, wo war dieser Hungerstreik, die haben auch mit mir, erste Mal habe ich mich gewundert, was ist da passiert, warum die plötzlich so freundlich zu mir und nach drei Tagen habe ich Hausverbot bekommen. Mhm. Ja, gucken Sie da in 5 Minuten Ihre E-Mails an, ich werde Ihnen was zusenden. Mhm. Und was meinen Sie, was kann ich machen, dass ich schaffe meinen Sonntag raus? Öffentlichkeitsarbeit. Ich bereite etwas vor, ich habe Ihnen davon schon mal erzählt. Ich melde mich da nochmal. Gut. Ich brauche aber noch diese Videoaufnahme, wenn es geht. Ja, aber ich muss per Post das schicken, ja? Ja. Gut. Wenn es geht, Montag losschicken, ja? Ja. Ja, gut, auf Wiederhören. Ja, danke, vielen Dank. Tschüss. Wie hat das alles angefangen mit dem Unfall? Ja, einen Tag nach Abitur ist mit seinem Stiefbruder gefahren und der hat den Unfall gebaut und ist im Baum mit Auto zu schnell gefahren und mein Sohn hatte Kopfverletzung. Ja. Und dann war er im Krankenhaus in Polen und dann nach dieser war auch bewusstlos, kurze Zeit, nicht kurze, 6 Wochen. Und danach habe ich Probleme mit meinem ersten Ehemann. Er wollte meinen Sohn mir dann nicht geben und da hatte seine Tante aus Berlin ihn genommen und da wurde er behandelt von mehreren Professoren, so bekannte Neurologen. War Professor Mauris, Professor Strassil, Professor Altenkirch und noch welche. Da habe ich auch Bescheinigung. Und dann hat mein Sohn auch Goethe-Institut da abgeschlossen, nur er hat basiert und auch für Universitätsaufnahmeprüfung gemacht, aber er hat basiert auf diese Kenntnisse, was er hatte schon vorher gehabt, aber diese neue Sache, der konnte nicht sich innerhalb von ein paar Minuten konnte sich nicht erinnern. Und was da in Berlin diese 3 Jahre bekommen hat, hat Medikamente, ist zu mir gekommen, nach Deutschland, dann hatte er nur Haldol gekriegt, 3-mal am Tag. Und dann habe ich ihn vorgestellt bei Professor Jacobi, auch Neurologe in Uniklinik Frankfurt, und der hat gesagt, ja, der konnte nicht studieren, er sollte dann zum diese Fachkrankenhaus in der Kargemin gehen, und da sollte Beruf lernen. Und dann mein Sohn, dann so lange wie er war im Krankenhaus, da es ihm gut geht und auch dann haben die ihn versetzt zum Heim, weil da waren vielleicht 20 Gebäude zusammen von 4. Stock kann man zur Schule und das war für ihn zu viel wahrscheinlich und da hatte er erst mal hatte starke Depression, wahrscheinlich da in Berlin auch schon, weil er konnte nicht studieren und da haben ihm dann geschickt nach Gießen. Und in Gießen haben voll mit diesen Benzodiazepinen, Diazepam gestoppt und Neuroleptika. Und dann so lange bis vom Anfang, wie er hat diese Medikamente genommen, ging ihm so ziemlich, war ruhig, aber konnte nicht laufen, ist so umgefallen und alles Mögliche. Hören Sie mich zu oder Sie machen da auf dem Band? Ja, ich bin aufgenommen. Weil ich dann für Band, da musste ich vielleicht mir was vorbereiten und... Es reicht schon so. Wie bitte? Es reicht so, es kann man alles schneiden. Ja? Immer weiter. Und dann hat das 10 Jahre gedauert. Er ständig ist von Anfang war selten in dieser Psychiatrie, aber dann immer öfter und immer mehr Medikamente, so dass täglich hat er dreimal 7 verschiedene Neuroleptika bekommen und Benzodiazepine dazu. Und das waren Beispiel Haldol, Risperdal, Akineton, Truxal, Tegretal und Ciatil und Ciprexa und alles Mögliche. Am gleichen Tage? Am gleichen Tage. Alle 7 Stück? Ja. Und das habe ich so eine... Dreimal täglich? Ja. Und da ich habe gedacht, dass er das braucht. Und das ist auch mein Schuld, dass ich habe mich informiert, aber Ärzte haben gesagt, ja, der muss das nehmen, weil er ist psychisch krank und dann hatte von Anfang haben gesagt Psychose und dann nach 3 Jahren haben geschrieben Schizophrenie, aber ich war nicht so genau informiert, ich wusste überhaupt nicht, dass er konnte abhängig sein oder die Medikamente können ihm schaden, weil ich habe Ärzte gefragt, warum nach jedem Aufenthalt in Psychiatrie seine Zustand verschlechtert sich. Und die haben gesagt, ja, weil das ist dieses schädliche Trauma, das verschlechtert sich immer. Aber jetzt habe ich erfahren, nach schädlichem Trauma konnte sich der Zustand verbessern, nicht verschlechtern. Mhm. Und dann nach 10 Jahren war es so, dass... Er schon konnte nicht mehr schlafen, ganze Nächte hat gelaufen und ich musste auf ihn aufpassen, weil er ist über Fenster, über Garten weggerannt und dann habe ich ständig Polizei angerufen und ihm gesucht, weil ich hatte mir Sorge gemacht, was ist mit ihm passiert. Warum war er weggelaufen? Naja, dass nach dieser, wenn er Medikamente nicht genommen hat oder... Dann war vielleicht in diesem Entzugzustand. Ich denke eher, dass er Angst haben konnte, weiterhin dieses Giftzeug zu nehmen. Wie bitte? Er hat wahrscheinlich Angst gehabt, dass er weiter damit gequält wird. Ja, ich weiß nicht, weil er hat Gedächtnisstörung und ich habe gedacht, er konnte sich nicht erinnern, ob diese Medikamente ihm helfen oder ihm schaden, dass Aber Sie haben es doch hinterher gemerkt. Nee, dann habe ich nicht gemerkt, bis dieser Tag, wo nach 10 Jahren war auch so, habe ich mit ihm schon nach Polen für ein halbes Jahr gefahren und da bin ich zum Psychiatrie gegangen, auch Ärzte gefragt und die Ärzte haben auch, die eine war nicht sicher, hat gesagt, er muss noch überprüfen, ob er hat Schizophrenie, aber die andere, dieser Professor, hat gesagt, ja, er hat Schizophrenie und die haben ihm weiter die Ciprexa und Risperdal und alles Mögliche gegeben und dann mein Mann hat gesagt, ich soll hier nach Deutschland zurückkommen, weil da war diese neue Betreuer, vor dem ich nach Polen gefahren, die haben mich überredet, dass ich aus Betreuung verzichtet. Und dieser Rechtsanwalt, Herr Oberländer, hat Antrag gestellt um geschlossene Anstalt für 5 Jahre. Aber ich wusste das nicht. Ich habe dann viel, viel später erfahren, Anwalt hat beauftragt, diese Akten, hat auch lange habe ich gekämpft, um diese Akten endlich zu sehen, weil die wollten nicht geben. Und dann habe ich erfahren, dass dieser Betreuer hatte Antrag gestellt um geschlossene Anstalt. Und in diesem Tag, wo ich Genehmigung vom Vormundschaftsgericht gekommen, diese Genehmigung, Beschluss, dass er sollte für 2 Jahre zum geschlossenen Anstalt gehen. Dann in diesem Tag haben gesagt, das war Samstag, er war fixiert, so fast ganzen Monat. Und was meinen Sie mit ganzer Monat? Ja, der war ohne Pause manchmal. Ein Monat? Diese Zeit, wo war diese fremde Betreuer, diese Oberländer, diese Rechtsanwalt, dann haben keine Aufsicht auf meine Bitte, dass ich habe gebeten, dass sie sollen ihn nicht fixieren. Und vorher, ich war Betreuerin, ich war noch Betreuerin, dann die haben auch ihn fixiert. Für mehrere Tage, Monate habe ich Akten dazu, Beweise. Ja, aber wahrscheinlich waren es mehrere Tage, aber nicht ganze Monate. Ja, die ganze Monat. Sie meinten, ganze Monat ohne Pause, die haben das bestätigt halt auch. Einen Monat ohne Pause? Ohne Pause. Gefesselt? Gefesselt. Und vorher auch war, dann vielleicht für halbe Stunde, eine Stunde haben ihn frei gemacht und wieder gefesselt. Ich habe das schriftlich von denen. Und obwohl ich habe gebeten, ich war Betreuerin. Diese Zeit, wo ich war Betreuerin, da haben auch, ich war nicht einverstanden, da die haben diese Rechtsanwalt hat da unterschrieben. Als die haben so. Womit war der Rechtsanwalt einverstanden? War der für diese Fixierung? Ja. Und zu Medikamente, die haben Antrag gestellt zu medikamentöse Behandlung Schizophrenie. Und er hatte dann nach diesen 10 Jahren haben gesagt, ah ja, er ist sehr gefährlich und ist immer aggressiv, immer mehr aggressiv. Er hat sich gewehrt gegen Medikamente und wollte dann nicht bleiben in dieser in dieser Psychiatrie. Und dann, wenn ich diese Genehmigung für eine geschlossene Anstalt, dann haben gesagt, dass er angeblich, das war Samstag, war nur eine Krankenschwester und eine Putzfrau da in dieser Abteilung. Und diese Krankenschwester hat gesagt, er hat Schere genommen und hatte in der rechten Hand und hat gesagt, er werde diese Krankenschwester Haare abschneiden. Mhm. Aber das hat nicht gemacht und er hat dann gesagt, er wollte nur Spaß machen oder ihr Angst anjagen, weil er wollte telefonieren und war nicht einverstanden. Aber er hat gelacht und er war manchmal wütend in dieser Zeit, ne? Dann hat nie gelacht. Ne? Und dann diese Putzfrau und eine Mädchen, welche Praktikantin, haben ihm angeblich diese Schere aus rechter Hand genommen. Aber er ist 100% Linkshänder. Und deswegen, ich weiß nicht, ob das stimmt alles. Mhm. Und dann haben ihn wieder für einen Monat fixiert, ohne Pause. Und dann haben ihn versetzt zum forensischen Psychiatrie nach Haina. Und von Haina haben ihn eingesperrt in Gießen. Und ich konnte ihm dann, ich hatte über ein Jahr Hausverbot. Sie hatten dort einen polnischen Ausweis und das war der Grund? Ja, weil ich war sicher, dass ich habe diesen deutschen Ausweis nicht dabei. Und habe ich gesagt, ich habe keinen Ausweis, aber ich habe Doppelbürgerschaft. Und dann habe ich mir überlegt, ich konnte dann meine polnische zeigen. Mhm. Und habe, wenn ich zum Auto habe, ich diese polnische geholt und die haben gesagt, haben geschrieben, dass ich habe gelogen, dass ich habe keine und dann habe ich doch geholt und das war wahrscheinlich Versicherungskarte, solche Sachen. Mein Mann noch hat telefoniert mit denen und die haben gesagt, ich soll warten da draußen und die fragen diesen Direktor, ob ich kann da meinen Sohn doch besuchen. Aber dann bin ich da reingegangen und habe gesagt, der Direktor hat gesagt, dass ich kann meinen Sohn nicht besuchen. Und dann habe ich gekriegt Hausverbot, aber ich meine, das war nicht Grund für dieses Hausverbot, nur wir haben dann sich beschwert bei Landeswohlfahrtsverband. Und gleich nach dieser Beschwerde habe ich Hausverbot bekommen. Dann habe ich gekämpft über Anwälte, weil ich habe auch viel Geld bezahlt für das, dass dieses Hausverbot wurde aufgehoben. Und diese Klage hat Rechtsanwalt zurückgezogen, weil die haben gesagt, wenn wir jetzt zurückziehen Klage, dann, ich war schon da in dieser Zeit schon Betreuerin für Gesundheitssorge. Und dann dann habe ich gekämpft, um ganze Betreuung zu bekommen. Mhm. Und die haben mir dann das aufgehoben, dieses Hausverbot, aber nach 3 Tagen habe ich gekriegt Schriftstück, dass ich konnte als Betreuerin meinen Sohn einmal in die Woche besuchen, aber als Mutter kann ich ihn nicht besuchen, weil er vor meinem Besuch und nach meinem Besuch konnte nicht schlafen. Und da bin ich schuld dafür. Mhm. Und dann... Es war auch so, dass er gesundheitlich noch Einbußen hatte. Man hat ihm Organe entnommen? Organe? War da irgendwas mit Operation, irgendwas Organ kaputt? Ja, dass er dann nach einem Jahr hatte Galle habe ihm entfernt. Warum? Weil ich hatte welche Entzündung gehabt. Mhm. Und da war er im Krankenhaus 2 Tage und die haben ihn in Fesselung und war nach dieser Operation fixiert. Und die Ärzte, dann habe ich von Ärzten die Bescheinigung und die haben geschrieben, dass er hat keine Probleme gemacht und die haben zu mir gesagt, die verstehen nicht, warum er wurde fixiert. Und zum Denim, Tag, wo er ist zur forensischen Psychiatrie gegangen, haben ihm Gutachten gemacht. Und das war auch Gutachten von Kollegen, diese Leute, welche da, die Ärzte da von Gießen, weil das ist alles Vitos Klinik. Und die haben dann Gutachten gemacht und in diese Gutachten, erste Mal habe ich erfahren, dass mein Sohn hatte überhaupt keine Schizophrenie. Die haben geschrieben dann Demenz mit wahnhafter Störung. Mhm. Und, Das scheint aber auch nicht richtig zu sein. Es scheint ja gar nichts richtig zu sein, außer dem Schädeltrauma. Ja, weil ich dann der nächste Gutachter hat festgestellt, drei Gutachter. Ja, denken Sie, dass die Gutachter sich auskennen? Wie bitte? Denken Sie, dass die Gutachter sich auskennen? Ja, das war so eine, das war Frau Jakob. Und sie war, kennen Sie vielleicht diese Frau? Nein. Weil diese Frau, diese Bulgarin, hat sie gekannt. Und die war so ehemalige Scientologin und so Betrügerin. Aber hat mich betrogen, hat gesagt, falsche Diplom mir gezeigt. Und dann hatte ich Probleme, weil wussten schon die Ärzte von Psychiatrie, dass sie hat falsche Diplom, weil sie hat mit diesem Diplom schon mehrere Gutachten gemacht. Und sie hat dann mich noch angezeigt, diese Frau Jakob. Mhm. Und dann, ich habe ihr viel Geld bezahlt, sie wollte dann noch 7.500 habe ich bezahlt und sie wollte noch 20.000 Euro und wollte mir diese Gutachten nicht geben. Nur ich hatte sie, weil die hat vorher als Mail mir geschickt. Mhm. Und angezeigt mir, wollte ihr nicht bezahlen und dann diese Rechnung und dann hat sich noch entschuldigt im Amtsgericht. Dass sie hat mich betrogen, ja, dass sie hat keine Diplom. Ja. Mhm. Und dann hatte Herr Meissner, weiß ich nicht, ob dem kennen Sie. Ja, Wilfried Meissner. Ja, bekannt. Der hat auch Gutachten gemacht, aber dann wollte er auch diese Gutachten nicht geben. Er war auch selbst in dieser Zeit in Psychiatrie, weil er hat vielleicht auch so welche Störung, psychische Störung. Der Herr Meissner? Ja. Mhm. Und jetzt haben ihm diese verboten, diese Diplom zu ausüben. Die haben ihm die Approbation. Ja. Ja, ich weiß. Wissen Sie das? Ja. Und ich weiß nicht, die sollten erst zusammen machen, diese Gutachten. Und dann, er hat erfahren, dass Frau Jakob war Scientologin, weil die Polizei hat gesagt, sie hat viele Leute betrogen und sie war bei diesen Scientologen. Und ich habe Herrn Meister gefragt, ob er wusste das, dass sie, oder ob, nee, habe ich nicht das direkt gesagt, nur ich habe gesagt, er soll sich informieren im Internet, wer ist Frau Jakob. Ja. Und die hat mich so erpresst und ich sollte ihr unterschreiben, dass ich werde niemandem sagen, dass sie hat kein Diplom, sonst musste ich ihr 2000 Euro für jedes Mal, wenn ich das sage, bezahlen und solche Sachen. Deswegen wollte ich mit Scientologen nicht mehr zu tun haben. Ja. Und dann in Amtsgericht, aber ich habe keine Klage oder keine zum Staatsanwaltschaft habe ich Frau Jakob nicht angezeigt, weil ich wollte, dass diese Gutachten werden anerkannt. Aber dieser Richter hat schon fast nicht gewusst und dann sie hat jemand gefunden, welche hat unterschrieben diese Gutachten. Aber trotzdem, der Richter hat gesagt, nee, diese Gutachten werden wir nicht jetzt, das wird nicht anerkannt. Und dann machen die Gutachten von Professor Miller aus Göttingen. Und dieser Professor Miller, das war auch nicht kein ehrlicher Mensch, weil er hat zu uns gesagt, hat auch in Gutachten geschrieben, dass mein Sohn hat schädlich im Trauma, aber hat geschrieben, dass er hatte diese Persönlichkeitsstörung und das ist Grund für diese Einsperrung in forensische Psychiatrie, habe ich dann erfahren. Mhm. Und dann hat er doch geschrieben, dass er sollte von erfahrenen Neuropsychologen behandelt werden, dass diese Medikamente sollen abgesetzt, dass sie kontraindiziert, die Medikamente. Und dass die Benzodiazepine außerschädlich hat geschrieben, das alles steht da zwischen Worten, wie kann man sagen, ne? Dass jemand muss da genau das lesen, diese Gutachten, um zu das verstehen, was er wollte sagen. Und jedenfalls, er sollte da nicht eingesperrt und Gymnastik und verschiedene Therapie gemacht. Und die in Gießen haben gesagt, ja gut, wir das machen alles. Und dann Richter hatte in Amtsgericht Richter Wolf hat gesagt, dass mein Sohn sollte jetzt entlassen werden bei Anhörung, weil er hat keine er ist nicht psychisch krank, nur hat schädlich im Trauma. Und dann schriftlich hat was anderes geschrieben, dass mein Sohn, ob er hat eine Erkrankung oder zwei, ist nicht wichtig, aber er ist gefährlich und aggressiv. Und Professor Miller, wenn er hat die Gutachten gemacht, da wurde mit ihm, mit meinem Sohn wurde eingesperrt, wurden ihm verschiedene neue Medikamente zusätzlich und abgesetzt. Und er war, ich konnte ihn nicht besuchen, er war monatelang eingesperrt, alles Mögliche, um dass er ausraste da. Und dann in forensische Psychiatrie in Gießen haben zu mir gesagt, die haben keine Möglichkeit ihn behandeln, weil da ist keine Abteilung für schädliche Traumapatienten, haben mich mir das schriftlich gegeben. Und diese Abteilung wurde in Rittstadt jetzt aufgemacht. Und dann von Rittstadt haben ihn versetzt, auch erst wusste ich nicht überhaupt, wo er ist. Konnte ich ihn nicht besuchen und die mit Ärzten habe ich bis heute keine einzige möchte mit mir sprechen. Und da sitzt jetzt wieder. Sitzt in einer Zelle wieder. Vorher in Gießen hatte wenigstens bei Ende hatte diese Fixierung gegurtelt und jetzt hat wieder Handschelle. Und hat er denn die Handschellen? Hat er die Handschellen den ganzen Tag? Eine Handschelle, wenn man, er geht aus der Zelle, aber er geht jetzt überhaupt nicht mehr, nur wenn ich ihn besuche. Und aber in dieser Zeit habe ich auch Hausverbot. Einmal war, weil ich auf Verdacht auf sexuelle Kontakte mit meinem Sohn. So Schweinerei, weil mein Sohn hat diese Handschelle sind noch fest auf dem Bauch gemacht. Mhm. Und da immer war jemand dabei, wenn ich habe ihn besucht. Mhm. Und diese einmal haben mir Rasierapparat gegeben und ich habe ihn rasiert, ein bisschen rasiert. Und da war auch Pfleger dabei. Und dann haben gesagt, dass hatte Putzfrau bestätigt, dass da waren Schamhaare oder wie heißt ja, das? Und Flecke auf dem weiße Flecke auf dem wahrscheinlich Spermaflecken haben geschrieben und dann der Rechtsanwalt hat dann geklagt gegen diese Hausverbot und die Maßregelvollzug hat geschrieben, dass da braucht man nicht zu beweisen. Das war sexuelle Kontakte, nur reicht Verdacht bei Maßregelvollzug. Mhm. Und dann konnte ich ihn wieder nicht sehen, weil die haben immer gesagt, er möchte mit mir nicht sprechen. Dann habe ich wieder Hausverbot, weil die im Internet haben wir Kommentar geschrieben zum diese Information, weil die da Leute haben, da war Hungerstreik in Rittstadt, weil die sind so schlecht behandelt dort. Mhm. Bei der Psychiatrie? Wie bitte? Bei der Psychiatrie Hungerstreik? Bei polnischer Psychiatrie. Ach so, in der polnischen Psychiatrie war Hungerstreik. Was? Nochmal, was war mit dem Hungerstreik? Da war in Rittstadt, in dieser forensischen Psychiatrie, wo er ist. Ja. Da war Hungerstreik. Mhm. Also die Gefangenen haben gestreikt? Ja. Ja, ist naheliegend. Aber mein Sohn, der ist jetzt, er hat Gedächtnisstörung, vielleicht deswegen, er konnte noch da aushalten, ich weiß nicht. Aber die machen alle die Quellen ohne Ende. Die nehmen im Fenster oder diese Fernbedienung, dass er konnte Fenster nicht gucken, die nehme ich ihm Bücher, weil er gerne liest, obwohl er konnte sich nicht erinnern, was da war in diesem Buch, aber liest er viel und die lassen ihn überhaupt jetzt nicht mehr raus und deswegen ich besuche ihn dreimal in die Woche, wenn ich konnte mehr, dann hätte ich auch mehr gegangen, aber die lassen mich nicht. Und jetzt haben wieder so gemacht, waren früh, ganz früh, dass ich kann ihn ganz früh besuchen. Dann mein Sohn wahrscheinlich schläft oder was, ich weiß nicht, wollte nicht aufstehen. Und dann fahre ich 100 Kilometer in eine Richtung und dann sagen, er will nicht aufstehen, wenn mich nicht sehen. Oder zum Telefon, ja, der wollte nicht telefonieren, ja, ich muss... Auch zweimal in die Woche konnte da 10 Minuten mit ihm sprechen nur. Und er hat keine Kontakt zum Leute, zum niemanden. Wie viele Jahre ist er jetzt dort? In Rittstadt ist 1 Jahr und in Gießen war 5 Jahre. 5? Ist er zusammen 6 Jahre. 6 Jahre Psychiatrie? Forensische Psychiatrie. Und Psychiatrie zusammen? Und Psychiatrie, da war er nur so 2 Monate oder 3 Monate, 10 Jahre lang, aber immer habe ich ihn nach Hause, zum Wochenende nach Hause habe ich ihn geholt und dann war immer nach Hause dann ist gekommen. Ein Wochenende zu Hause? Im Wochenende habe ich ihn auch nach Hause geholt. Wie lange war er dann dort in der Psychiatrie? Einige Tage in der Woche? Ja, das war verschieden, aber manchmal, seitdem wo diese Betreuung habe ich abgegeben, dann konnte ich ihn überhaupt nicht mehr nach Hause nehmen. Mhm. Ja, denken Sie, dass an der Psychiatrie irgendetwas Gesundes dran ist? Nein, das Schlimmste, was es gibt. Jetzt habe ich das alles überlegt, was da ist damals passiert, und seine Zustand hat sich ständig nur verschlechtert. Und diese Benzodiazepine, das ist auch verboten, mehrere als ein Monat. Hieß denn, ein Monat kann man Benzodiazepine geben? Ja, am besten gar nicht. Ja, am besten gar nichts. Und für Schädel im Trauma, da steht auch, habe ich Berichte, und auch vom Professor aus Österreich, von Professor Oder, der schreibt, dass Benzodiazepine und Neuroleptika und Barbiturate, die sind verboten für Schädel-Hirn-Trauma-Patienten. Und aus diesem Grund wollte ich ihn jetzt da rausholen, aber ich weiß nicht, wie das dann klappt. Haben Sie Strafanträge gestellt? Wo? Da in forensischer Psychiatrie, das ist so, dass jedes Jahr ist Anhörung. Und dann kommt zum forensischen Psychiatrie Richterin oder Richter und dann Rechtsanwalt und ich und die Betreuerin und mein Sohn. Und dann, aber die machen gar nichts, nur die schreiben so, was die Ärzte geschrieben haben. Wenn Ärzte schreiben, der ist gefährlich, dann für Richter ist gefährlich, obwohl da steht in dieser Prognosegutachten, dass er hat da gelaufen und hat auf die Seite geschoben, oder er möchte Radio zum sein Zimmer nehmen, oder er war laut oder was. Das ist ganz normal für Schäden im Trauma-Patienten. Und die quälen ihn und die provozieren ihn. Da waren auch so junge Kerle, welche machen extra diese Gürtel fest, dass er konnte nicht atmen. Ja. Letztes Mal, da hat geweint von Schmerzen. Und ich habe gebeten, dass sie ihm diese Gürtel machen, noch locker. Das heißt, die Fixierung, die Fesselung. Ja, nee, das ist Gürtel, ja, auf dem Bauch. Und an diese Gürtel ist fest, diese Handschelle sind fest. Ach so, er hat die Handschellen und die Hände sind am Gürtel befestigt, ja, und die Hände sind immer am Bauch angeschnallt. Ja. Mit den Handschellen zusammen. Ja. Ja. Auf dem Hände hat Handschelle und diese Handschelle sind befestigt an diese Gürtel, welche er ja hat im Bauch. Und das war zu fest. Ja, die machen das extra, ne? Dass er dann schreit und die sagen, schreiben, dass er ist gefährlich, ne? Oder er hatte auch Rippen gebrochen, und er hat gesagt, 5 Leute haben auf ihm gesprungen und haben ihm diese Spritze gegeben, weil er wollte sich nicht Medikamente lassen geben. Und dabei hat man ihm die Rippen gebrochen. Ich vermute, weil da war so ganz blau und kann man ihm nicht, hat ihm unheimliche Schmerzen, und ich habe geschrieben zu denen, die sollen ihm Röntgen machen. Und die haben geschrieben, das ist Körperverletzung, wenn die werden ihm Röntgen machen, und die können das nicht machen. Eine Spinnerei. Ja. Frech. Dass sie ihm Rippe brechen, das ist nicht und von Gewalt diese Medikamente, Spritze geben, das ist keine. Haben Sie das schriftlich, dass das Röntgen Körperverletzung sei? Ja, ich habe alles schriftlich. Das ist gut. Von Anfang an, die haben sie gesehen, dass ich bin Ausländerin. Und deswegen haben mir geschrieben, dass ich meine Frage soll ich schriftlich stellen. Dann habe ich schriftlich und habe ich so dumme, blöde Antworten gekriegt. Ich habe ihnen geschickt eine, was ich habe zum Vormundschaftsgericht, und da waren diese, habe ich zitiert, immer das, was die haben so blöde gesagt, ne? Das muss man abwiegen, ob die Benzodiazepine, ob diese besser abhängig oder aggressiv. Wobei diese Benzodiazepine, die machen gerade aggressiv. Haben Sie alle Gutachten, die Sie dazu kennen oder die es dazu gibt, zu Hause im Computer? Ja. Oder nur als Papier ausgedruckt? Nee, im Computer auch, aber nicht hier. Weil ich habe da im Büro doch noch und da habe ich das. Können Sie auch demnächst mal neue Fotos machen? Ja, soll ich Ihnen schicken? Ja, es gibt. Ich habe das Foto gesehen, das ist ein bisschen undeutlich. Ach, diese Foto? Auf der Textdatei. Zwei Fotos waren dabei. Ja, und die waren undeutlich? Etwas klein. Es gibt doch sicherlich bessere Fotos. Ja, weil diese andere Foto, das war, ich habe Film, ja, aber ich wollte nicht veröffentlichen bis zum Anhörung, weil die werden mir dann wahrscheinlich Hausverbot oder die klagen gegen mich oder was. Mhm. Ja, die braucht man ja jetzt nicht veröffentlichen. Diese Foto, vielleicht Foto, aber da wusste ich nicht woher, ja, Foto, aber der Film. Hat man gewusst, dass Sie da Fotos gemacht haben? Nee. Sie haben heimlich fotografiert. Ja. Da ist so, dass sie alles untersuchen und tausendmal einmal wollten, dass ich mich so noch ausziehe. Noch schlimmer als in Flughafen, diese Untersuchung. Und auch diese Geräte haben für diese, erst muss ich diese ganze Sache rausmachen, diese zum Essen, was ich ihm bringe, weil ich hat viel abgenommen, er isst nicht, er hat den Nieren kaputt, Leber kaputt und hat Leukämie. Was hat er genau? Leukämie. Leukämie? Leukämie. Was ähnliches? Leukämie, das ist Krebs, das hat nicht, nur diese weiße Blutkörperchen da. So. Und Leber ist kaputt? Leber kaputt und Nieren haben mir das bestätigt, jetzt schriftlich. Ne? Ja, natürlich, weil er ja jahrelang die Giftstoffe bekommt. Und mit Herz wahrscheinlich auch, weil diese letzte Blut, volle Blut und so, und das war vor ein paar Jahren, ja, gemacht. Aber da hatte sehr hier diese Werte, welche sind, von welchen kann man erkennen, ob jemand hatte Herzinfarkt oder welche Herzstörung. Und er kriegt immer diese Medikamente weiter, ne? Und er hat blaue Lippe und Zitter und alles. Dann hat mit Herz auch Probleme. Aber die wollten diese Untersuchungen nicht machen. Ja, wissen Sie, dass man dort Experimente mit Menschen macht und dass die gewissen, sogenannte Gutachten dann an die Hersteller verkauft werden? Diese Gutachten? Ja, wie der Mensch sich verhält in diesem Experiment. Das sind ja alles Experimente, was man da macht. Was für Experimente? Man testet die Chemikalien aus. Wie verhält sich der Mensch, wenn er siebenfach oder sieben verschiedene Neuroleptika zugleich bekommt? Das sind Experimente. Da werden die Ärzte für bezahlt. Ja, dass diese Ärztin, welche hat Gutachten gemacht in der forensischen Psychiatrie, das war Redemann Phoebe. Und sie hat gesagt, ja, wir kriegen hier vom Pharmaindustrie teuerste Medikamente zum Ausprobieren und Krankenkasse alles bezahlt. Zum Ausprobieren? Das so hat zu mir und meinem Mann gesagt. Ja, dann haben Sie das Rätsel doch. Es geht um das Ausprobieren dieser sogenannten Medikamente. Ja. Ausprobieren heißt austesten und experimentieren. Ausprobieren heißt, wir wollen mal gucken, wie schlecht es dem dann geht. Verstehen Sie, er ist nicht dort wegen irgendeiner Schizophrenie. Man braucht das, um diese Experimente zu machen. Das sind Menschenversuche. Ja, das habe ich auch gemerkt, aber sagen Sie mir das lieber nicht, weil ich... Ja, es ist so. Das gibt's auf der ganzen Welt. Aber das ist Schweinerei, oder? Ja, das ist sehr, sehr strafbar. Wie bitte? Das ist sehr strafbar. Hat man bei mir auch gemacht. Und wo waren Sie, in Psychiatrie oder in forensischer Psychiatrie? In Marsberg als Jugendlicher war ich da mal, für ein Dreivierteljahr. Hat man auch mir gesagt, das war damals in der Erprobung, dieses Impromen. Natürlich hat es mir nicht gut getan. Und wie fühlen Sie sich jetzt dann? Ich hab das überstanden. Ich konnte da wieder raus nach einer Weile, weil ich nämlich volljährig wurde und da ging das nicht mehr, verstehen Sie? Da ging das dann nicht mehr. Als mit Kindern kann man sowas machen, mit alten Leuten und mit Personen, die man gefangen hält. Aber sonst ist das ein Problem. Jedenfalls müssen Sie dafür sorgen, dass da vernünftige Strafanträge gestellt werden. Das kann ich natürlich übernehmen. Das kostet nichts. Ja gut, das hätte ich gerne gemacht. Nur wissen Sie, ich habe solche Angst, dass die Wette ihm noch mehr quälen. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders, weil Sie haben doch jetzt schon ungefähr 10 Jahre gewartet. 6 Jahre in der forensischen Psychiatrie, alle umsonst. Was meinen Sie, was Sie bisher daran verdient haben? Es gibt einen Fall, da hat mir ein Mann erzählt, man hat auch bei ihm ein sogenanntes Medikament ausgetestet und die Arztpraxis hätte wohl 30.000 Euro dafür bekommen. Für ein Jahr. Aber dieser Mann hatte freiwillig oder was? Habe ich nicht jetzt verstanden? Nein. Das war Pfleger oder irgendwas? Nein. Er sollte irgend so ein Ding, irgendwas gegen Fallsucht bekommen. Ich weiß nicht genau, wie der Hintergrund war, aber man hat es ihm dann später heimlich so noch zu verstehen gegeben, als er sich mal dort unterhalten hat. Ich müsste ihn mal direkt fragen, wie es gewesen ist. Ich weiß, wo er wohnt, aber ich habe jetzt keine Telefonnummer von ihm. Und können Sie mir irgendwie helfen, da mein Sohn daraus? Jetzt habe ich diese Anwältin. Die Frau Greta? Nee, Frau Greta, ich habe sie angerufen und sie hat gesagt, ich sollte dann später war sie irgendwie müde oder was. Da hat sie gesagt, dass sie ist sehr müde und sie konnte mit mir nicht sprechen. Aber hat sie genommen, da war eine Frau bei ihr und sie hat dann aufgeschrieben, Name und wo mein Sohn ist, Telefonnummer. Aber heute sollte ich sie anrufen und habe ich da sie nicht erwischt. Da war entweder Anruf, nicht Anruf, nur... Also ich kann Ihnen was sagen. Ich habe in einem Fall gegen ein Altenheim 2-mal Strafanträge gestellt und man hat aufgehört, der alten Frau diese Chemikalien zu geben. Man hat es ganz sein gelassen, weil man wusste, man darf es nicht. Es gibt da gewisse Gesetze und die Ärzte wissen das normalerweise auch, aber sie müssen immer erst einen Denkzettel bekommen. Und es geht auch nur über die Strafanträge, nehme ich an. Und dann gibt es auch noch eine Behörde, untere Vollzugsbehörde oder so ähnlich heißt das. Das kann ich Ihnen später genauer sagen. Da gibt es ganz besondere Mittel gegen, wie man dagegen vorgeht, gegen diese korrupten Quäler. Was, weil diese Frau meine Anwältin jetzt zum Anhören sollte sein und dann im Wiederaufnahmeverfahren. Ja, weil und auch die Betreuer oder Betreuer ist ein großes Problem. Wie? Die Betreuer oder Betreuerin, wer ist denn da? Ja, jetzt bin ich. Jetzt sind Sie das? Ja, ein paar Jahre habe ich dann gekämpft, wo habe ich die Betreuung, nur ich habe nicht Aufenthaltsbestimmung. Und ich habe jetzt um Einwilligung vorbehalt, weil ich wollte, dass die müssen dann mich informieren, was die geben, aber die sowieso machen das nicht. Aber die haben einen Antrag gestellt, dass diese Betreuung sollte mir abgenommen werden. Andere Frage, haben Sie mal mit dem Schneider zu tun gehabt? Rechtsanwalt Schneider, Adi Mensa? Ja, diese Schneider habe ich jetzt verzichtet auf ihn. Hat er kein Interesse daran gehabt oder was war los? Ne, das war so, dass er letztes Jahr direkt nach Anhörung war Klage zum Oberlandgericht geschickt nach Frankfurt. Ja. Hatte Sassenbrecher noch das gemacht. Aber Sassenbrecher hat das nicht begründet. Mhm. Und dann habe ich gedacht, jetzt Schluss mit Sassenbrecher, weil die 6 Jahre hat nichts gemacht und hat mir nur erzählt. Und dann hat die Klage geschrieben und nicht geschickt auch. Ne? Zumindest habe ich ihnen erzählt um dieses Verfassungsgericht. Und dann habe ich diese Schneider, weil die da diese Frau Ziert, Holger Ziert, aus Mühlhausen, haben Sie das nicht gehört? Der ist umgebracht da in dieser forensischen Psychiatrie. Mhm. Und da hat dieser Schneider hat das übernommen und die Frau Hirn war sehr zufrieden. Und deswegen habe ich Schneider genommen und habe ich ihm gebeten von Anfang an, dass er macht diese Begründung. Habe ich noch gerannt, mein Fax war kaputt. Und habe ich ihm diese Papiere geschickt und alles, dass er macht diese Sache und dann diese Wiederaufnahmeverfahren auch. Und er hat ganze Jahr habe ich ihm ständig geschrieben und hat Vollmacht und dann hat mir Rechnung geschickt, aber er hat ganz was anderes gemacht. Ne? Und das Sache, welche haben keinen Zweck, weil er hat zum Klinikleitung ständig geschrieben und gefragt, Beispiel geschrieben, dass die sollen Medikamente absetzen oder die sollen diese Feststellung abmachen. Und hat sich nicht gekümmert, was da weiter ist passiert. Ja, aber es ist doch verboten, dass jemand zwangsweise diese Chemikalien einnehmen muss. Das ist schon längst verboten. Ja, und er hat geschrieben, aber die Klinikleitung hat ihm keine Antwort gegeben und er hat sich nicht gekümmert, nicht geschrieben, was ist dann und was da, oder geklagt hierher. In welche Amtsgericht oder was, das hat nicht gemacht. Und dann nach einem Jahr, wo wir haben ständig mit ihm geschrieben und ihm gebetet und dann nach einem Jahr, er hat sich auch zu diesem Vormundschaftsgericht da gemischt und hat zu mir geschrieben, ich soll Betreuung abgeben, weil ich bin nicht geeignet dafür. Und dann habe ich auch Frau Batz genommen, dass sie sollte diese Wiederaufnahmeverfahren machen. Und da war beleidigt mit mir und hat wieder mir dann geschrieben, dass ich bin eine schlechte Betreuerin, dass ich suche eine andere forensische Psychiatrie, wo schädlichen Traumapatienten zu behandeln und da gibt's nichts für schädlichen Trauma, weil die gehören dann nicht. Zum Psychiatrie gehören psychisch Kranke, ne? Aber er ist nicht psychisch krank. Und dann habe ich ihm gekündigt. Und er mir auch. Und dann Herr Schneider hat versucht, meinen Sohn noch gegen mich aufhetzen. Wie das denn? Hat er einen Brief geschrieben? Ja. Was? Mein Sohn, der hat sogar kurzzeitig so gestört, dass er innerhalb von ein paar Minuten wusste nicht, was da stand. Und ich habe ihn gefragt und er konnte sich nicht erinnern, dass er hat Brief. Aber dann nach ein paar Tagen hat gesagt, ah ja, da hat welche Briefe. Und hat mir diesen Brief gebracht. Ich habe gesagt, was war da in diesem Brief, da weiß er nicht. Mhm. Ja, es gibt mehrere Stellen, wo man sich hinwenden kann. Kennen Sie den Weinberger? Nee, ich kenne überhaupt keine Stelle, nur diese staatliche Stelle, weil ich habe mich da gewendet und keiner hat mir was geholfen oder Antwort gegeben. Ich werde Ihnen per E-Mail ein paar Stellen benennen. Ich werde Ihnen das per E-Mail aufschreiben. Gut. Da können Sie sich hinwenden. Außerdem kann man dann noch natürlich direkt gegen die sogenannten Ärzte vorgehen, weil das schwere Körperverletzung ist, gemeinschaftliche schwere Körperverletzung. Ja. Aber ich brauche von Ihnen möglichst viel Akten. Können Sie die kopieren, um mir zu senden? Vielleicht auf CD oder USB-Stick? Auf CD? Ja. Achso, auf CD wäre besser. Oder ja. DVD? Nee, dann mache ich auf CD das alles. Passt das auf eine CD? Nicht per Mail, nur auf CD, ja? Passt das auf eine CD? Bitte? Passt das auf eine CD? Ja, dann mache ich mehr CD, ne? Oder? Aber eine DVD ist vielleicht günstiger, empfehle ich Ihnen. Auf eine DVD passt ungefähr 4,7 Gigabyte. Ja, dann egal, werde ich brennen, dann mache ich das. Haben Sie auch Film und Fotos noch? Ja, aber diese letzte, meinen Sie? Oder diese welche vorher? Ja, beide, alles, was Sie haben. Es braucht ja nicht veröffentlicht werden, aber man muss das vielleicht sogar mit einreichen. Manchmal ist es ja auch ein Beweis. Mhm. Gut. Machen Sie es fertig, haben Sie meine Adresse? Ich habe Ihnen einen Brief geschickt, nicht, per Mail. Ja. Das, was ich habe zum Vormundschaftsgericht geschrieben. Ja. Und dazu diese ganzen Beweise schicke ich Ihnen. Alles, was Sie vom Krankenhaus haben, das ist wichtig. sogenannte Gutachten oder die, wo drin steht, dass er einen Monat gefesselt war. Und ganz besonders, Röntgen ist eine Körperverletzung. Verstehen Sie? Dass diese besonders wichtigen Papiere. Die, ja, dafür schicke ich Ihnen vielleicht per Post diese Kopie von dieser Verfesselung. Ja, da waren genau diese Berichte, so wie die haben da, das, die haben das geschrieben auf diese A4, ja, diese Genehmigung oder was? Ja, ja, alles, was Sie haben. Und dann diese ganzen Genehmigungen zum von Vormundschaftsgericht für medikamentöse Behandlung Schizophrenie. Wichtig ist auch, dass Sie beweisen, dass er 7 verschiedene Neuroleptika bekommt. Hallo? Ja. Ich habe das, das ist auch so, das ist so viel von diesen Akten. Also 7 verschiedene Neuroleptika pro Tag. Ja. Das zum Beispiel auch. Ja, nur, na vielleicht, weil das ist so... Ich werde es Ihnen aufschreiben, dann können Sie ja nachsehen. Ich mache Ihnen eine Liste von dem, was ich brauche. Nur ich meine, denke, wie ich das Ihnen schicke, weil in der, auf CD, da muss ich alles scannen. Ja, dann eben per Post kopieren vielleicht, ich weiß es ja nicht. Besser kopieren. Ja, ich werde es Ihnen aufschreiben, ja? Hm? Und melde mich dann wieder. Auf Wiederhören. Ja, Wiederhören.